Solltest du mit Jeffrey nochmal eine dämliche Wette abschließen, dann beschränke dich bitte aufs Surfen. Da müssen Bob und ich nicht mitkommen und auf unsere Nachtruhe verzichten. Ach, sonst bist du doch der, der mitten in der Nacht komische Dinge tut. Das sind keine komischen Dinge, sondern Ermittlungen. Initialen auf nationale Denkmäler zu kritzen gehört nicht dazu. Aber wenn ich die Wette gewinne, spinnt ihr Jeffrey uns Eintrittskarten fürs Peter Gabriel-Konzert. Wie weit ist es noch? Noch ein ganzes Stück den Berg hoch. Oh, ich glaube, ich konnte Peter Gabriel noch nie leiden. Hier ist ein Stacheldrahtzaun. Ja, wir machen uns doch bestimmt strafbar, wenn wir da durchklettern. Ach was, wir sind ja in 5 Minuten wieder draußen. Ich gehe kein Stück weiter. Das ist ja Wahnsinn. Dafür hätten wir Bergsteigausrüstung gebraucht. Ich habe auch kein gutes Gefühl bei der Sache. Na schön, dann bleibt doch hier, ihr Tulpen. Bis später. Ja, viel Spaß weiter. Was ist denn mit dem los? Was hast du ihm heute in seinen Milchshake gekippt, Dritter? Ich? Gar nichts. Aber ich glaube, Jeffrey hat es diesmal zu weit getrieben und ihn einen Angsthasen genannt. Naja, und sowas lässt Peter eben nicht auf sich sitzen. Und da fällt ihnen nichts Besseres ein, als zu wetten, ob Peter sich traut, sein PS aufs Hollywood-Haar zu malen. Ich bin froh, dass wir bei unseren Fällen nicht auf Mr. Shaws geniale Geistesblitze angewiesen sind, sondern auf meine. Ja, um Peter von der Idee abzubringen, hättest du ihm nur erzählen müssen, dass es hier spukt. Das hätte er mir doch nie geglaubt. Ja, es stimmt aber. Wirklich? Woher weißt du das? Miss Bennett hat's mir erzählt. Sie interessiert sich ja für solches Zeugs. Hier hat sich eine Schauspielerin umgebracht und spukt seither in dieser Gegend rum. Ja, und das sagst du erst jetzt? Wenn du es Peter gesagt hättest, wäre er niemals hier hochgeklettert. Wie spät ist es überhaupt? 2? 3? Gerade erst Mitternacht. Genau die richtige Zeit für die Dame, um herumzuspuken und Peter zu Tode zu erschrecken. Peter! Peter, wo bist du? Antworte doch! Peter! Ist dir was passiert? Mensch, Peter! Ich habe ein Gespenst gesehen. Lass mich raten. Es war eine Frau in Weiß, die sich, sagen wir mal, vom Haar gestürzt hat. Woher weißt du das? Naja, ganz einfach. In den 30er Jahren hat sich eine Frau vom Haar runtergestürzt. Und angeblich spukt sie seitdem hier herum. Na toll! Und du schickst mich dem Gespenst direkt in die Arme. Also, von schicken kann wirklich nicht die Rede sein. Ich hab dich nicht gezwungen, mit Jeffrey zu wetten. Kollegen, wir haben Wichtigeres zu tun, als zu streiten. Kommt, ich will mir das mal so näher ansehen. Ach nee. Justus Jonas wittert ein Geheimnis und hat urplötzlich nicht mehr das geringste Problem damit, senkrecht den Berg rauf zu rennen, was? Ich hab ja auch nicht vor zu rennen und ja, ich wittere einen Fall für die 3 Fragezeichen. Kommt, Kollegen. Wäre ich doch bloß einfach weiter. Aus der Nähe betrachtet sind die Buchstaben gar nicht mehr so spektakulär. So, und wo ist nun ein Gespenst? Ja, da drüben, bei dem Haar. Ich habe sie erst gesehen, als sie stürzte. Oh, und dieser schreckliche Schrei. Ja. Gehen wir mal rüber. Hätte ich bloß die Klappe gehalten. Sieh mal, Peter. Ich glaube, da oben am Haar ist ein Gespenst. Ein Bettlaken. Der letzte Trick der Welt und ich bin drauf reingefallen. Nicht nur du. Du hast es fallen sehen und da vorne ist das Gasblatt gedrückt. Jemand ist tatsächlich gefallen. Die Frage ist nur, wer? Und wo ist er jetzt? Wir sollten verschwinden. Es war eine dumme Idee, hierher zu kommen. Ja, das finde ich auch. Das tun wir auch. Aber morgen kommen wir wieder und bringen unsere Ausrüstung mit. Nachmittag kletterten Justus, Peter und Bob nicht mühsam den Berg hinauf, sondern fuhren in Bobs Käfer so weit wie möglich den Mulholland Drive zu Mount Lee hinauf und wanderten dann einen Fußweg entlang auf die Buchstaben zu. Und was hat Jeffrey gesagt? Na, erst hat er sich totgelacht. Ich sehe uns eh nicht gleich auf ein Gespenst zu stoßen. Aber als ich ihm erzählt habe, dass jemand abgestürzt ist, war er ziemlich entsetzt. Interessant. Ich glaube auch nicht, dass Jeffrey jemanden so leichtsinnig in Gefahr bringen würde. Aber ich schließe ihn noch nicht aus dem Kreis der Verdächtigen aus. Also, ich habe mich mal ein bisschen über die Buchstaben schlau gemacht. Das ist ganz interessant. Also, ursprünglich hieß das Wort Hollywoodland und war ein Reklametrick eines Grundstückmaklers. Ja, später gingen dann die Buchstaben Land kaputt. Und 1949 kaufte die Handelskammer die restlichen und reparierte sie. Ja, und seit 1973 sind sie das nationale Wahrzeichen von Los Angeles. Und in den Jahren 1978 und 1991 wurden sie komplett restauriert. Da waren sie längst Reliquien für die Filmfans weltweit, die für einzelne Splitter enorme Summen bezahlen. Heb mal den Zaun an. Bist. Halt mal höher, Peter. Warte mal. Meine Hose ist ganz dreckig. Und das Gespenst? Ja, das Gespenst war eine erfolglose Filmschauspielerin, die 1932 nur durch ihren spektakulären Selbstmord berühmt wurde. Ja, danach wurde das Gelände abgesichert, damit nicht noch mehr auf die Idee kam. Aber angeblich wurde das Gespenst immer wieder hier in der Nähe gesehen. Nur ist es nicht hinuntergesprungen, sondern nur spazieren gegangen und dann verschwunden. Da war das halt noch toll eine Extra-Vorstellung. Ich glaube immer mehr, dass die Vorstellung der Person galt, die dann tatsächlich abgestürzt ist. So, wir sind da. Und seht mal, wie ich es mir gedacht hatte. Hier ist ein Schuhabdruck. Kein allzu großer Schuh. Größe 39, würde ich sagen. Ich mach mal einen Gipsabdruck davon. Nun müssen wir noch nach dem Bettlaken Ausschau halten. Es ist nämlich weg. Ja, das gibt's doch nicht. Du hast recht. Vielleicht gibt es noch einen Haken oder so. Peter, am besten kletterst du hoch und siehst nach. Ich? Hey, hier. Weg von den Gerüsten. Was habt ihr denn da für eine Schweinerei auf den Boden gegossen? Schweinerei? Das ist Gips, Sir. Wir ermitteln in einem ungewöhnlichen Fall. Darf ich Ihnen unsere Karte zeigen? So. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv, Justus Jonas. Zweiter Detektiv, Peter Shaw. Recherche und Archiv, Bob Andrews. Wie Detektive? Was bedeuten die drei Fragezeichen? Habt ihr keine Ahnung, was ihr tut? Mitnichten. Das Fragezeichen ist ein Symbol für das Unbekannte. Unsere Aufgabe ist es, Rätsel zu lösen und Geheimnisse jeglicher Art zu lüften. Na klar, Rätsel zu lösen, aha. Was gibt's denn hier zu rumzurätseln? Das abgesperrtes Gelände und hier habt ihr nichts zu suchen. Wie seid ihr überhaupt hierher gekommen? Ein Stück den Berg runter ist der Zaunlose. Wir haben gestern etwas Ungewöhnliches beobachtet und wollten heute nach Indizien suchen. Gestern Nacht? Was soll denn da bitte schön passiert sein? Jemand scheint versucht zu haben, auf das Haar zu klettern, wurde aber erschreckt und stürzte ab. Sehen Sie den Abdruck? Da ist er hingefallen. Und mit Gips habe ich ihn ausgegossen, um ihn analysieren zu können. Also, wenn sich jemand hier nachts herumgetrieben haben soll, dann müsste das auf der Überwachungskamera zu sehen sein. Kameras? Wo sind denn diese Kameras? Also eine Kamera ist da oben. Die filmt alles, was um das Haar rum passiert. Dürfen wir es uns ansehen? Ihr kommt mit. Wenn eure Geschichte nämlich nicht stimmt, dann gibt's heftigen Ärger. Und nimm einen verdammten Gipsabdruck damit. Das ist unsere Überwachungszentrale. Ihr müsst verstehen, schließlich sind die Buchstaben ein nationales Denkmal. Wir müssen verdammt gut darauf aufpassen, dass da keine Graffiti drauf schmiert oder sie beschädigt. Oh, ich bin so froh, dass ich die Wette verloren habe. Dann wollen wir doch mal sehen. Hier drin müssten die Aufzeichnungen der letzten Woche liegen. Ah, hier. Seht ihr, da kommt auch gerade mein Kollege. Der hat heute Nachtdienst. Lassen Sie bitte mal etwas vorspulen. Da! Eine schwarze Gestalt trat ins Blickfeld der Kamera und begann am Gerüst hochzuklettern. Plötzlich schoss etwas Weißes quer durchs Bild. Die Gestalt warf die Arme hoch und stürzte. Mühsam rappelte sie sich auf und hinkte davon. Eine zwielichtige Gestalt. Doch man kennt ja diese Person. Nein. Woher wusstet ihr dann, dass sie heute Nacht hier war, hä? Wussten wir gar nicht, wir... Ermittlungen. Und nun, da Sie wissen, dass wir die Wahrheit gesagt haben, hätte ich auch ein paar Fragen an Sie. Wie heißt Ihr Kollege, der heute Nacht Dienst hatte? Das war Oliver Taper. Warum willst du denn das wissen? Augenblick mal, dem Überwachungsvideo, das ist... Wir müssen gehen. Danke für die Hilfe. Kommt, Kollegen. Lasst euch nicht mehr hier blicken, verstanden? Los, weg hier, Kollegen. Nein, warte mal. Ich muss noch schnell was untersuchen. Muss das denn sein? Bin gleich zurück. Was der schon wieder im Sinn hat. So, nichts wie weg, Kollegen. Was zum Geier musstest du dir denn noch ansehen? Als der Kletterer abstürzte, flog etwas von ihm weg. Ich habe mich dort kurz umgesehen. Und, was hast du gefunden? Eine Taschenlampe? Nee, aber das hier. Bäh, was ist das denn? Das ist ja eklig. Wieso sammelst du Leichenteile ein, Erster? Es ist kein Leichenteil. Jedenfalls nicht richtig. Es ist eine Tierpfote. Leider entzieht sich es meiner Kenntnis, um welches Tier es sich handelt. Der Pinsel ist meiner Meinung nach entweder ein Rasierpinsel oder eine Pudertaste. Und was bedeutet das? Ich habe nicht die geringste Ahnung. In der Zentrale angekommen, suchte Bob im Internet nach Informationen über das Gespenst von Hollywood, Peter zeichnete den Fußabdruck ab und Justus untersuchte die Pfotenquaste. Hier ist was. Ein Relief. Man kann es kaum sehen, aber fühlen. Peter, reich mir doch mal bitte das Fingerabdruckset. Hier. Wozu brauchst du das denn? Wenn ich dieses Relief genau wie ein Fingerabdruck mit dem Graphitpulver einstäube, so, und dann mit dem Klebeband abziehe, zack, dann ist vielleicht mehr zu erkennen. KCY. Ja, das sind wohl die Initialen des Vorbesitzers. Bob, schau doch mal, was du über KCY rausfinden kannst. Ah, gerne, Erster. Über das Gespenst finde ich nämlich nichts weiter. Dann wollen wir mal... ich glaube, ich habe es schon. KCY ist nicht nur eine Abkürzung, das ist ein ganzer Name. Lies vor. Also, passt auf. Ist ziemlich viel. Casey Y., amerikanische Schauspielerin, kam in den 50er Jahren nach Hollywood. Nach 10 Jahren Ehe beschuldigte sie ihren Mann Harold Packelham, ein von ihr verfasstes Drehbuch unter seinem Namen verkauft zu haben. Da sie aber nicht beweisen konnte, dass das Drehbuch wirklich von ihr stammte, ich muss mal eben runterscrollen, dass es wirklich von ihr stammte, fielen alle Einkünfte an Packelham. Der auf dem Drehbuch Das Gespenst von Hollywood basierende Film Schatten über Hollywood wurde mit 2 goldenen Raben ausgezeichnet und brachte Harold Packelham 4 Millionen Dollar ein. Casey Wire musste die Gerichtskosten zahlen und entging nur knapp einer Verleumdungsklage. Moment, hier unten geht's weiter. Als sie kurz darauf keine Angebote der Filmindustrie mehr erhielt, zog sie sich aus dem Geschäft zurück. Moment mal, der letzte Satz ist interessant. Vor 7 Jahren ist sie dann unter unerklärlichen Umständen gestorben. Sie ist nicht zufällig von einem dieser 26 Meter hohen Buchstaben gesprungen, die in Los Angeles rumstehen. Nur um die Geschichte abzurunden, meine ich. Nein, sie unternahm eine Spritztour mit dem Auto in die Wüste Nevadas. Der Wagen wurde später verlassen aufgefunden. Ja, und von Casey Y. hat man seitdem nie mehr was gehört. Ich frag mich, was diese alte Geschichte mit dem Kletterer, dem Gespenst und dieser Quaste zu tun hat. Dass da ein Zusammenhang besteht, ist klar. Die Quaste gehört wohl ihr. Jetzt müssen wir noch herausfinden, was da vor sich geht. Und wie? Am besten fährst du gleich mal ins Archiv der Los Angeles Post und suchst alle Artikel heraus, die sich mit Y und Packelham befassen. Mich würde interessieren, ob Mrs. Y jemand etwas vererbt hat. Peter und ich basteln inzwischen ein paar technische Kleinigkeiten. Wir treffen uns morgen dann nach der Schule hier. Mitten in der Nacht wachte Justus auf. Was ihn geweckt hatte, wusste er nicht. Doch da bemerkte er, dass die Tür offen stand. Tante Mathilda? Bist du das? Wer ist da? Was? Als Justus aufwachte, war es noch immer genauso dunkel wie vorher, aber das lag daran, dass man ihm die Augen verbunden hatte. Er saß auf einem Stuhl, gefesselt. Es roch nach modrigem Keller. Hallo? Hören Sie, wer immer Sie sind. Für die Entführung eines Jugendlichen gehen Sie mindestens 20 Jahre ins Gefängnis. Ich rate Ihnen, mich schleunigst freizulassen. Wie ist die Botschaft des Talismans? Was denn für ein Talisman? Was für eine Botschaft? Mit dem Talisman meinte die Puderquaste. Die ist also ein Glücksbringer und zugleich eine Botschaft. Mist, ich hätte mir das Ding genauer ansehen sollen. Peter und Bob waren nicht allzu beunruhigt, als Justus nicht in der Schule erschien. So etwas kam schon mal vor. Am Nachmittag stieß Bob die Tür zur Zentrale auf. Na Just, hoffentlich hast du dich amüsiert, während wir Todesqualen ausgestanden. Justus? Das gibt's doch nicht. Ist er vielleicht krank? Lass uns mal nachsehen. Peter und Bob traten durch das kalte Tor, den neuen Geheimgang, der einen Kühlschrank darstellte, dessen Rückwand sich zur Seite schieben ließ, zurück auf den Schrottplatz. Da trat ihnen Tante Mathilda entgegen. Hallo ihr beiden. Gut, dass ihr kommt. Da hinten ist ein ganzer Haufen alter Abstellgitter, die entrostet und neu lackiert werden möchten. Und sagt Justus, es hat keinen Sinn, sich vor mir zu verstecken. Ein ganzer Haufen? Ja, ist gut, Mrs. Jonas. Komm, Peter. Oh, das Telefon. Tante Mathilda ist erstmal beschäftigt. Los, komm, zurück in die Zentrale. So. Was machen wir jetzt? Er ist nicht krank, nicht zu Hause. Wir können doch nicht sagen, dass er nicht mal in der Schule war. Ja, am besten sagen wir vorerst gar nichts. Er ist wohl wieder mal auf Alleingang oder sowas. Na schön, aber was ist, wenn ihm wirklich was zugestoßen ist? Wir sollten uns den Ort vornehmen, wo er zuletzt gesehen wurde. Was habt ihr denn in der Werkstatt gebastelt? Justus hat da einen neuen Peilsender ins Handy eingebaut. Ach so. Ja, viel genützt hat es bisher ja nicht. Gegen 10 bin ich nach Hause gefahren. Tja. Was hast du eigentlich im Archiv der Los Angeles Post herausgefunden? Ach ja, vor 2 Monaten wurde Casey Y. nach 7 Jahren offiziell für tot erklärt. Außer ihrem Sohn Stephen Packleham war niemand bei der Testamentseröffnung anwesend. Und Stephen lehnte für sich und seine Schwester das Erbe ab. Kein Interesse. Was wäre es denn gewesen? Ein Haus, irgendwo östlich hier in den Bergen. Und was für einer Spur geht Justus nun nach? Au! Oh, mich hat was gestochen. Die Puderquaste. Also da hat er sie hingeworfen. Lach du nur. Das Ding hat ellenscharfe Krallen. Da fällt mir ein, meine Oma hat einen Flaschenöffner gehabt mit einer Hasenpfote. Der war uralt und wackelig. Man musste ihn ständig wieder zusammenschrauben. Na, der hier sieht auch recht alt aus, aber er ist viel stabil. Oh. Oh, Peter, du Held. Du hast es kaputt gemacht. Hab ich nicht. Das war nicht richtig fest. Ja. Da ist ein Blatt drin. Was? Zeig mal her. Hm? Ist, aber es fällt mir nicht leicht. Hä? Ja, so fängt's an. Ist, aber es fällt mir nicht leicht. Ohne Audis Brief an ihre Tante hätte ich nie erfahren, dass du bereust, was du mir angetan hast. Ich hätte dir gerne die Hand zur Versöhnung gereicht. Jetzt ist es dafür zu spät. Ich habe mir ein letztes Spiel ausgedacht. Erinnerst du dich an die... Das gibt's doch nicht. Da hört der Text auf. Komisch. Damn, da finden wir mal was Interessantes und Justus ist nicht da. Also, die Handschrift scheint die einer Frau zu sein. Und der Satz, dass du das bereust, was du mir angetan hast, deutet auf Casey Y. hin. Dann wäre es ein Brief an ihren Ehemann Harold Packleham. Aber was meinte sie mit ihrem letzten Spiel? Oh, das Telefon. Ja, Bob Andrews von den 3 Detektiven. Hallo Robbie, ich bin's. Justus, wo bist du? Wieso hast du uns nicht Bescheid gesagt? Unwichtig, Robbie. Hör zu, was ist die Botschaft des Talismans? Hä, was für ein... Ach, du meinst die Puderquaste? Hör mal, du hättest uns aber auch sagen können, dass du den Brief gewonnen hast. Lies mir den Brief vor, Robbie. Ja, schon gut. Wenn du unbedingt geheimnisvoll sein willst, bitte. Und nenn mich nicht dauernd... Lies schon! Verärgert las Bob den Brief vor. Und fällt dir dazu... Das gibt's doch nicht. Aufgelegt! Robbie? Wenn es nicht Justus wäre, würde ich sagen, er spinnt. Aber Justus tut nie etwas ohne Grund. Da ist etwas ganz und gar nicht in Ordnung. So, du wusstest also nicht von einer Botschaft. Stimmt, meine Freunde müssen den Brief erst entdeckt haben. Wie lautet die Botschaft? Wie bitte? Sie haben doch gehört, was Robbie Ihnen vorgelesen hat. Das war der Brief. Aber es war nicht die Botschaft. Nicht? Aber was... Löse das Rätsel. Dann lass ich dich gehen. Und wenn nicht? Dann verrottest du hier. Das ist doch verrückt. Woher soll ich wissen, was das für eine Botschaft ist? Geben Sie mir wenigstens einen Anhaltspunkt. Der Zettel. Hier. Mit gefesselten Händen und verbundenen Augen kann ich es wohl kaum lesen. Das ist dein Problem. Du bist Detektiv. Denk dir was aus. Hören Sie, ich finde dieses Spiel reichlich albern. Hey, binden Sie mich sofort los! Was machen wir jetzt? Rufen wir Kotte an und melden Justus als vermisst? Ja, dann steht eben nur die Polizei im Hof. Lass uns erstmal selbst ermitteln. Also schön. Die Botschaft des Talisman. Hör mal, Justus wusste doch gar nicht, dass die Quaste ein Talisman ist. Und von der Botschaft wusste er auch nichts. Also muss es ihm jemand gesagt haben. Ja. Aber wir haben sie ihm doch vorgelesen. Naja, aber was ist denn das für eine Botschaft, die mit einem Satz anfängt und mit einem Satz aufhört? Das sieht überhaupt nicht nach einer Botschaft aus. Höchstens das mit dem Spiel, aber das ist viel zu... Vielleicht der Hinweis, dass sie wusste, dass er seine Tat bereut. Ja, vielleicht. Oder Audis Brief an ihre Tante. Wer ist Audi? Und wer ist diese Tante, Cassie Y? Audi könnte eine Form von Audrey sein. Vielleicht die Schauspielerin Audrey Hepburn. Glaube ich nicht. Hatte Cassie denn überhaupt Geschwister? Das steht in den Zeitungsartikeln nicht. Die Bücherei müsste noch auf sein. Ich werde Miss Bennett mal anrufen. So, 4... Und die 2... Jetzt werden wir gleich... Stadtbücherei Rocky Beach, mein Name ist Bennett. Was kann ich für Sie tun? Hallo, Miss Bennett. Oh, hallo, Bob. Ich brauche eine Auskunft über Cassie Y. Wissen Sie zufällig, ob Miss Y eine Nichte namens Audi oder Audrey hatte? Nein, darüber ist mir nichts bekannt. Nicht? Na, schade. Ja, dann... Aber Mrs. Y hat mal eine Frau namens Audrey in einem Theaterstück gespielt. Hotel Pacific Pearl. Und in dem schreibt sie einen Brief an ihre Tante. Ach, tatsächlich? Ja, Moment. Hier in dem Buch war ein Auszug von dem Brief. Hier. Liebe Tante, ich komme übermorgen um 16.45 Uhr an. Deine Audi. Oh, vielen Dank, Miss Bennett. Keine Ursache. Bis dann. Bis dann, Bob. Na toll, das hat ja überhaupt nichts mit dem zu tun, was auf dem Zettel stand. Ja, oder Moment mal. Was ist, wenn das ein Hinweis auf das Theaterstück selbst war? Das Hotel Pacific Pearl, das gibt's ja wirklich, in den Bergen von Hollywood. Ich bin sicher, dass da ein Hinweis auf uns wartet. Komm, Peter, auf zum Hotel! Hey, kommen Sie sofort zurück. Selbstbefreiung, na toll. Oh. Oh. Ja, mit der Schulter. Oh. Aber die Augenbinde ist verrutscht. Jetzt kann ich wenigstens was sehen. Ein Fenster. Ja, toll. Viel zu hoch. Moment mal. Da hat sich gerade was bewegt. Hey, Sie da! Hilfe! Gehen Sie nicht weg! Helfen Sie mir! Ein Taschenmesser. Wieso kommt er nicht rein und bindet mich los? Verschlossen. War ja klar. Ah, aber du hast den Schlüssel stecken lassen. Das war dein zweiter Fehler. Der erste war, mich auf das Rätsel anzusetzen. So, den Ärmel unter die Tür durchschieben, mit dem Messer ein wenig im Schlüsselloch umstochern und voilà, da haben wir ihn. Seltsames Haus. Alles leer, kaputte Scheiben, besprühte Wände. Hier wohnt doch keiner. Ich bin in einer Geisterstadt. Hallo? Kommen Sie raus. Ich weiß, dass Sie hier sind. Du kommst mir also in die Quere. Was meinen Sie damit? Wer sind Sie? Ich lebe hier. Du hast ja nichts zu suchen. Ich will, dass du verschwindest. Geh. Ich weiß ja nicht mal, wo ich bin. Wie weit bin ich von Rocky Beach entfernt? Und wo kann ich hier telefonieren? Dieser Ort ist tot. Tot wie seine Bewohner. Es gibt keine Telefone. Rocky Beach liegt 15 Meilen von hier entfernt. Mach dich auf den Weg. Hören Sie doch. Ich bin entführt worden. Habe keine Schuhe und laufe im Schlafanzug rum. Ich bin halb verhungert und verdurstet, und da soll ich 15 Meilen zu Fuß gehen? Hören Sie, wenn Sie mir nicht helfen, machen Sie sich dabei Hilfe zu einer Straftat schuldig. Paragraph... Ich werde dir helfen, aber nicht wegen dieser albernen Paragraphen. Wie ist dein Name? Justus Jonas von den drei Detektiven. Ach, du bist also Justus. Sie kennen mich? Ich habe eine Karte von euch gefunden. Aha. Und wer sind Sie? Nenn mich Jezebel. Ich sammle Träume. Sie tun was? Folg mir. Komm herein. Diese ganzen Postkarten und Bilder. Sind das die Träume, die sie sammeln? Ja, was dagegen? Du denkst wohl, ich bin eine verrückte alte Schachtel, die draußen im Nichts hockt und Müll um sich auftürmt, ha? Nein, gar nicht. Kennen Sie die Menschen auf den Fotos? Nein. Sie waren weg, ehe ich kam. Und überhaupt, wann kennt man schon einen Menschen? Du kannst jahrelang mit einem leben und trotzdem ist er dir fremd. Aber die da, die fand jemand wichtig genug, um sie zu fotografieren. Für irgendwen hatten sie eine Bedeutung, klar? Ja. Wie lange sind sie schon hier? Ist das nicht sehr einsam? Ein paar Jahre. Und nein, es ist nicht einsam. Hören Sie, könnten Sie mich nach Rocky Beach bringen? Ich bezahle auch das Benzin. Bah, ich habe nicht gesagt, dass ich ein Auto habe. Und dir würde ein Fußmarsch nur gut tun. Ist gut für die Kondition. 15 Meilen? Barfuß? Das können Sie mir nicht antun. Du hast keine Ahnung, was ich dir alles antun kann. Also gut. Dann sagen Sie mir wenigstens, in welche Richtung ich gehen muss. Nach Westen. Wieso hat er dich entführt? Weil er wollte, dass ich etwas für ihn rausfinde. Meine Freunde und ich, wir arbeiten gerade an einem Fall. Ach, Moment, der Entführer hat mir einen Zettel zugesteckt. Hier. Lustigen Spiele unserer Kindheit? Ich schon. Obwohl ich mich über manchen deiner Streiche sehr geärgert habe. Zum Beispiel den mit der Biberpfote. Aber ich habe mich ja gebührend gerecht. Wie hoch bist du gestiegen und wie laut habe ich gelacht? Aber das ist nun lange vorbei, verflogen wie Herbst. Hier bricht der Text ab. Lieber Pfote. Ah, natürlich, die Puderquaste. Was ist das für ein Unsinn? Es ist kein Unsinn. Es ist eine Spur, der wir folgen. Es ist eine Geheimbotschaft. Ihr solltet aufgeben. Das ist nichts für euch. Warum? Was wissen Sie darüber? Du sagtest, deine Freunde sollten etwas herausfinden. Was war das? Wie gesagt, wir hatten noch einen zweiten Zettel. Sie haben ihn in der Biberpfote gefunden. Ruf sie sofort an und frag, was sie herausgefunden haben. Ich habe kein Telefon. Hier, mein Handy, mach schon. Guten Tag. Bob! Hier spricht Bob Andrews von den drei Detektiven. Wir sind im Moment leider nicht zu erreichen. Bitte hinterlassen Sie uns auch eine Nachricht nach dem Signalton. Justus, du hattest nach dem Hotel Pacific Pearl gefragt. Das untersuchen wir jetzt. Hotel Pacific Pearl. Verstanden. Ich werde so schnell wie möglich... Geht nicht dorthin. Was immer ihr vorhabt, bleibt weg vom Pacific Pearl. Du musst sie aufhalten. Sie sind in großer Gefahr. Sie dürfen das Hotel nicht betreten. Boah, das Hotel sieht ja sagenhaft modern aus. Willkommen in der Touristenmetropole Los Angeles. Ja, vergessen wir es. Unsere Schlussfolgerung war falsch. In der Bruchbude finden wir niemals einen Hinweis. Und ich bin auch gar nicht so wild, darauf reinzugehen. Drin hausen wahrscheinlich Dutzende Gespenster. Na toll, Peter. Wir gehen nach Hause. Und was wird dann aus Justus? Ah, verdammt. Dann wollen wir mal. Hineinspaziert in die gute Stube. Hier finden wir doch nie was. Da oben. Eine Uhr. Und sie zeigt 16.15 Uhr an. Das ist es. Vielleicht verbirgt sich der Beweis, Hinweis oder was auch immer in der Uhr. Ja, jetzt müssen wir nur noch hochkommen. Am besten bleibst du hier und leuchtest mir den Weg. Ich kletter da rechts rüber. Ja, alles klar. Aber sei vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Wenn ich ein Gespenst sehe, bewerfe ich es mit Schutt, damit es dich in Ruhe lässt. Na, musstest du damit anfangen? Jetzt würde ich am liebsten sofort nach Hause fahren. Ja, Entschuldigung. Ach, wenn wir die Sache unter uns haben, schuldet Justus mir ein riesiges Eis. Ach was, eine komplette Eisdiele. Peter! Peter! Ich bin noch da. Wie tief ist es? Keine Ahnung, ich fall noch. Was? Ich häng noch. Mensch, hast du mich erschreckt. Soll ich dich hochziehen? Lass mal, das schaffe ich schon allein. Falls die restlichen Stufen mich auch noch wegbrechen. Leuchte mal hierher. Siehst du, ist doch gut, wenn man sportlich ist. Es ging mindestens 3 Meter nach unten. Allerdings, wenn ich mir vorstelle, ich oder Justus hätten das versucht, wir wären todsicher abgestürzt. Das ist das spannendste Rätsel nicht wert. Echt nicht. Du weißt ja noch nicht alles. Guck dir mal die Treppenstufen an, die da weggebrochen sind. Die sind ja gar nicht weggebrochen. Die sind einfach nach unten weggeklappt. Das ist doch absolut teuflisch. Genau. Und jetzt möchte ich doch mal wissen. Das habe ich mir gedacht. Sieh dir mal da oben an der Wand die Stelle an, wo die Uhr gehangen hat. Ein Hebel. Das heißt, in dem Moment, als du sie abgenommen hast, wurde der Mechanismus ausgelöst. Stimmt. Und jetzt lass uns... Hey, warte mal. Die Rückseite der Uhr lässt sich öffnen. Noch ein Zettel. Das ist ja die reinste Schnitzeljagd. Oh, mein Handy. Wo habe ich das denn jetzt? Wer ruft denn jetzt an? Bob Andrews von den... Oh, Peter, geht nicht ins Hotel. Das ist eine Falle. Danke für den Tipp, Erster. Das haben wir auch gerade rausgefunden. Eine Stunde später wurden Peter und Bob mit dem Anblick des ersten Detektivs belohnt, der im Schlafanzug schnaufend über die Bergkuppe joggte. Ausgezeichnete Arbeit, Kollegen. Was habt ihr rausgefunden? Ach, wir freuen uns auch, dich wohlbehalten wiederzusehen, lieber Justus. Hör mal, ich bin gerade fast in dieser Bruchbude ums Leben gekommen. Willst du nicht mal fragen, wie es mir geht? Nun, da du ebenso wohlbehalten vor mir stehst, muss ich das nicht fragen. In diesem Fall vertraue ich dem optischen Anschein. In der Zentrale machten sie sich daran, die Botschaften zu entschlüsseln. Mein Teil hier kommt wohl an den Anfang. Ist, aber es fällt mir nicht leicht. ohne Ardys Brief an ihre Tante hätte ich nie erfahren, dass du bereust, was du mir angetan hast. Ich hätte dir gerne die Hand zur Versöhnung gereicht. Jetzt ist es dafür zu spät. Ich habe mir ein letztes Spiel ausgedacht. Erinnerst du dich an die... Hier bricht er ab. Der nächste geht weiter mit lustigen Spiele unserer Kindheit? Ich schon. Obwohl ich mich über manche deiner Streiche sehr geärgert habe. Zum Beispiel den mit der Biberpfote. Aber ich habe mich ja gebührend gerecht. Wie hoch bist du gestiegen und wie laut habe ich gelacht. Aber das ist nun alles lange vorbei. Verflogen wie Herbst, das war's. Biberpfote? Die Puderquaste. Ach ja, klar. Und das Stück passt genau zu dem Zettel, den ich habe. Hör zu. Laub. Hoch gestiegen, tief gefallen. Aber das alte Haus war unsere Zuflucht. Und viele, viele Erinnerungen sind im Schatten der wilden Kirschbäume verborgen. Vielleicht erinnerst du dich an meine kleinen Marotten. So wie du in den Spiegel... Ja, hier hört der Text auf. Komischer Brief. Und da fehlen noch immer mindestens zwei Teile. Warum hat jemand die Schnipsel an so verrückten Orten versteckt? Da konnte sie doch kein Mensch finden, ohne sich das Genick zu brechen. Richtig, Bob. Und damit hast du das zentrale Motiv dieses Rätsels erfasst. Ach ja? Und was soll das bitte sein? Es gibt mehrere Unbekannte in dieser Geschichte. Erstens derjenige, der ein Gespenst imitierte, um denjenigen, der auf das Hollywood-Haar kletterte, so zu erschrecken, dass er runterfällt und sich alle Knochen bricht. Er brach sich zwar nichts, aber er verlor die Puderquaste. Dieser Unbekannte ist übrigens identisch mit dem Entführer. Woher weißt du das? Seht mal hier. Wie hoch bist du gestiegen und wie laut habe ich gelacht? Die Buchstaben H und O von hoch sind groß geschrieben. Genauso wie der Anfangsbuchstabe von laut und das L von gelacht. Diese vier Buchstaben ergeben Holl. Und das kann nichts anderes heißen als Hollywood. Ja, aber wozu das alles? Ich denke, das Motiv ist Rache. Rache? Ja, Rache von Casey Weyer an ihrem Ex-Mann, der sie betrogen und ruiniert hat. Du meinst also, dass Casey Weyer noch lebt? Richtig. Es könnte sein, dass Jezebel in Wirklichkeit Mrs. Weyer ist. Wir sollten mal rausfinden, was in Casey Weyers Testament stand. Bob, am besten nicht gehst so du mal... Nicht so schnell, Erster. Also, du glaubst, Casey will sich an Packleham rächen. Aber dabei übersiehst du eine Kleinigkeit. Ja, und die wäre? Er ist bereits vor 2 Jahren an Kehlkopfkrebs gestorben. Die drei Fragezeichen waren sich einig, dass nur das Testament ihnen jetzt weiterhelfen konnte. Bob fand heraus, dass der Prozess Y gegen Packleham von der Anwaltskanzlei Crowell und McSnail geführt worden war. Am nächsten Tag statteten sie den Anwälten einen Besuch ab. Hier ist es. Crowell und McSnail. Ja, dann wollen wir mal anklopfen. Ja? Guten Tag, Sir. Wir möchten gerne Mr. Crowell und Mr. McSnail sprechen. Sind Sie Mr. McSnail? Ja. Um was geht es? Das möchten wir nicht auf dem Flur besprechen, Sir. Dürfen wir reinkommen? Von mir aus. Danke. Danke. Danke. Setzt euch. Also, wer seid ihr? Ich bin Justus Jonas und das sind meine Kollegen Peter Shaw und Bob Andrews. Wir sind Detektive. Aha. Und was wollt ihr von mir? Uns interessiert das Testament von Casey Y, das sie vor 2 Monaten eröffnet haben. So. Gehört ihr zum Kreis autorisierter Personen, die Einsicht in das Testament nehmen dürfen? Wie bitte? Habt ihr eine schriftliche Erlaubnis, dass ihr das Testament ansehen dürft? Nein. Wer könnte uns die geben? Ein rechtmäßiger Erbe. Keine Genehmigung, keine Einsicht ins Testament. Gibt es denn rechtmäßige Erben? Darüber gebe ich keine Auskunft. Es geht uns nicht so sehr ums Testament, sondern mehr um einen Brief, den Mrs. Y hinterlassen hat. Sie hat ihn in mehrere Teile zerschnitten. Woher wisst ihr das? Wir haben einen der Zettel gefunden. Hier. Erkennen Sie die Handschrift? Ja, es ist Casey Wise Schrift. Wir haben herausgefunden, dass Mrs. Y behauptete, ein Drehbuch geschrieben zu haben, das dann von ihrem Ehemann verfilmt wurde. Es hieß Schrecken über Hollywood oder so ähnlich. Wissen Sie etwas darüber? Schatten über Hollywood. Der Film hat Peckham reich und Y arm gemacht. Kann man ihn noch irgendwo ansehen? Ich habe nämlich in der Videothek nachgefragt, aber da kannte ihn niemand. Nein, er ist nicht mehr im Umlauf. Um was ging es denn in dem Film? Um eine Nachwuchsschauspielerin namens Rosamund, die es trotz großer Begabung nicht schaffte, zum Star zu werden. Am Ende beging sie Selbstmord. Hat Casey wirklich das Originaldrehbuch geschrieben? Das wurde nie bewiesen. Ich war einer der Kläger im Prozess gegen ihren Mann. Als sie ihn verlor, brach sie den Kontakt zu mir ab. Und Jahre später stand sie dann plötzlich vor meiner Tür und übergab mir das Testament. 2 Wochen danach verschwand sie. In diesem Moment flackerte einer der Bildschirme auf den Tischen und ging an. McSnail warf einen Blick darauf und stand auf. Ihr solltet jetzt gehen. Mein Partner kommt zurück und wir haben viel zu tun. Vielen Dank, Sir. Auf Wiedersehen. Guten Tag und auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Warum warst du so plötzlich so eilig? Habt ihr das Ding auf dem Schreibtisch gesehen, das aussah wie ein Kopfhörer mit langem Kabel? Und? Und? Es war kein Kopfhörer, sondern ein Kehlkopfmikrofon. Mein Entführer trug so eins. Ich vermute, dass McSnails Partner Kroll der Mann ist, der mich entführt hat. Verzweifelten Peter und Justus schier über dem nächsten Rätsel, während Bob per Telefon Erkundigungen über die Erben von Mrs. Y einholte. Bob, hör auf mit Miss Bennet zu flirten. Hast du was rausgefunden? Moment! Ja, klar, Miss Bennet. Also, wir kommen dann morgen Nachmittag vorbei. Bis dann! Kollegen, schnallt euch an. Miss Bennet hat den Film Schatten über Hollywood als Video und gibt uns morgen Nachmittag eine Gratisvorstellung. Ja. Ausgezeichnet, Bob. Und hast du was über die Erben rausfinden können? Die Erben sind Janet und Stephen Y. Peckham. Janet ist vor 10 Jahren zu einem Radiosender nach New York gegangen. Stephen ist noch hier und arbeitet als Ingenieur. Bei der Testamentseröffnung war nur Stephen anwesend. Okay. Jetzt fahren wir zum Pacific Pearl. Ich will ganz sicher sein, dass Kroll mein Entführer ist. Und ich bin mir sicher, dass er dann dort auftauchen wird. Also los. Licht einer Taschenlampe gesehen. Das ist die Gelegenheit. Bleibt hier, ich bin gleich wieder da. Was macht er denn jetzt schon wieder? So, da bin ich wieder. Hast du dir das Kennzeichen gemerkt? Ja, der Wagen ist aus Kalifornien. Was ist? Da ist jemand aus dem Haus. Kommt, vielleicht können wir ihn verfolgen. Warte, ich hab was gehört. Das kommt aus der Ruine. Los! Hallo? Wer ist da? Ah, Gott sei Dank. Helft mir. Ah, ich habe mir den Arm gebrochen. Wo sind Sie denn? Unter der verflixten Treppe. Ah, das ist zu tief. Ohne Seil kriegen wir ihn da nie raus. Vielleicht hat er nur mehr gebrochen. Ein paar Rippen oder so. Kann schon sein. Es knirscht, wenn ich mich bewege. Wer sind Sie? Und was ist passiert? Wir haben einen Schrei gehört und dann ist jemand weggelaufen. Oliver Taper heiße ich. Der Kerl kam urplötzlich rein und prügelte auf mich ein. Er warf mich auf die Treppenstufen und sie sind zerbrochen. Könnt ihr den Krankenwagen für mich rufen? Ja, natürlich. Moment, Bob. Sagten Sie, Sie heißen Oliver Taper? Ja, wieso? Sie sind nicht zufällig Nachtwächter bei den Hollywood-Buchstaben? Ja, woher weißt du das? Seid ihr etwa die Jungs, die nachts um das Denkmal geschlichen sind? Die mit dem Gipsabdruck? Genau. Darf ich fragen, was sie hier mitten in der Nacht in der Ruine gemacht haben? Das geht dich nichts an. Bob, du brauchst den Krankenwagen nicht mehr zu rufen. Mr. Taper braucht... Nein! Hilfe nicht. Halt! Geht nicht weg! Na also, was wollten Sie hier? Ich wollte dafür sorgen, dass eine Bande von Verbrechern ihre gerechte Strafe erhält. Eine Bande von Verbrechern? Wer sollte das sein? Die ehrenwerten Herren der Anwaltskanzlei Crowell und McSnail. Wie bitte? Aber die haben Miss Y doch geholfen, oder? Ja, und wie sie ihr geholfen haben. Lest euch mal die Gerichtsprotokolle durch. Mangelnde Geistesfähigkeit von Frauen und Vernachlässigung ihrer Familie aus Ehrgeiz, um das Drehbuch zu schreiben. Das sind nur zwei Beispiele. Im Übrigen, hätte ohnehin ihr Ehemann ihr Geld verwalten sollen. Oh ja, eine tolle Hilfe war das. Und am Schluss hatte sie gar nichts mehr. Woher wissen Sie das? Wer sind Sie? Oliver Taper. Und jetzt sage ich nichts mehr. Ruft die Polizei, wenn ihr wollt, ist mir gleich. Ich habe nichts Böses getan. Nur ein paar technische Spielereien. So einfach ist das nicht. Wir sind ja auch hier und wenn Peter nicht so sportlich wäre, hätte er sich gestern durch ihre technische Spielerei den Hals brechen können. Wo sind die anderen Fallen versteckt? Geht sie doch suchen. Schönen Abend noch. Moment noch, Mr. Taper. Was ist mit den Brieffetzen? Wenn der Brief von Ihnen stammt, wie konnte Mr. McSnail sagen, es sei die Handschrift von Cassie White? Haha, wahrscheinlich, weil sie den Brief geschrieben hat. Aber mich interessiert noch was anderes. Kennen Sie eine Frau namens Jessable? Nein, wer soll das sein? Raten Sie mal ein bisschen. Der Krankenwagen wird sicher bald hier sein. Und die Polizei auch. Gute Nacht. Rosebud nie geliebt, Adeline. Aber nun ist es vorbei. Lass uns alles vergessen und ein neues Leben aufbauen. Weit weg von hier, wo es keine dunklen Erinnerungen für uns gibt. Ja, Francis, ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Darling. Na, Jungs? Völlig hingerissen. Ah, und wie? Und diese süßliche Schnulze war ein Kinohit? Ein Riesenhit sogar. In den 50er Jahren wollten die Leute nichts als Glanz, Liebe und Happy End. Hey, Peter! Peter! Was? Der Film ist vorbei. Wie? Bin ich eingeschlafen? Ja, und wie? Gleich nachdem Francis Rosamund zum ersten Mal geküsst hat, hast du losgeschnarcht. Wer ist Rosamund? Ach, vergiss es. Also, revolutionär fand ich die Geschichte nun nicht gerade. Ja, besonders spannend war es nicht. Oder habe ich die wilden Verfolgungsjagden mit Explosionen nur verpasst? Es gab keine. Wie öde. Also hat euch der Film nicht weitergeholfen? Zumindest hat er einen interessanten Einblick in die Denkweise von Harold Packleham gegeben. Oder war das die Fassung, die Casey Bay geschrieben hat? Auf keinen Fall. Im Prozess sagte sie, er hätte es nicht nur gestohlen, sondern auch völlig entstellt. Ihr Drehbuch beschäftigte sich mit einer Frau, Rosamund, die in die unbarmherzige Filmindustrie gerät und an ihr scheitert. Bei Packleham wurde Rosamund zur bösen, vom Ehrgeiz zerfressenen Intrigantin auf Männerfang. Und Packleham verglich Casey später häufig mit der bösen Rosamund, die er geschaffen hatte. Gab es denn auch eine Adeline in Packlehams Leben? Mehrere. Das bringt uns nicht weiter. Selbst wenn wir zweifelsfrei wüssten, dass Casey das Originaldrehbuch geschrieben hätte, wird uns das nicht helfen. Wir müssen den Brief enträtseln, bevor noch mehr Leute in Tapers Fallen stolpern. Taper? Was ist das denn? Und von welchem Brief redet ihr? Eine Art Schnitzeljagd. Wir zerbrechen uns schon die ganze Zeit den Kopf darüber und kommen nicht weiter. Darf ich den Brief mal sehen? Hier. Ah, deshalb habt ihr nach Ordys Brief gefragt. Und wo ist nun das Problem? Ja, das Problem ist, dass wir im dritten Schnipsel keinen Hinweis finden. Nicht? Aber das ist doch ganz einfach, wenn man es weiß. Das alte Haus war unsere Zuflucht. Das alte Haus ist der Ort, den ihr suchen müsst. Wissen Sie, wie viele alte Häuser es in Kalifornien gibt? Nur eins, das Casey im Zusammenhang mit wilden Kirschen erwähnen würde. Harold Peckham schenkt es ihr zur Hochzeit. Es liegt in der East Islay Street in Santa Barbara. Und Islay ist das spanische Wort für eine Kirschsorte, die hier in Kalifornien wächst. Lieber Himmel, darauf muss man erst mal kommen. Vielen Dank, Miss Bennett. Wir fahren sofort nach Santa Barbara. Ja, aber seid vorsichtig. Ich brauche Bob noch in der Bücherei. Die übernächste Straße ist es. Fahr da nach rechts. Welche Hausnummer? 514, sagte Miss Bennett. 514. Sehr wohl, die Herrschaften. Ich dachte, das Haus wäre genauso eine Ruine wie das Hotel. Aber es ist ja bewohnt. Da können wir doch nicht einfach in den Garten marschieren und die Bäume untersuchen. Wir können aber auch nicht klingeln und fragen, ob wir nach Todesfallen suchen dürfen. Kollege, denkt bitte logisch. Das Testament ist 7 Jahre alt. Die Zettel wurden also schon vor langer Zeit versteckt und die Fallen sind genauso alt. Wenn die Hausbesitzer die Fallen im Garten noch nicht ausgelöst haben, gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder haben sie den Zettel gefunden und behalten oder weggeworfen. Oder sie haben sich gehütet, dem entsprechenden Baum zu nahe zu kommen, was bedeutet, dass sie über Caseys Brief Bescheid wissen. In jedem Fall sollten wir sie kennenlernen. Kommt, Kollegen. Für das Sportfest habe ich schon gespendet. Wir kommen nicht wegen eines Sportfestes. Wir beteiligen uns an einer etwas ungewöhnlichen Schnitzeljagd und ich glaube, dass sie uns helfen können. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie Stephen Peckham sind? Ja, der bin ich. Wer seid ihr? Hier ist unsere Karte. Detektive? Soll das ein Scherz sein? Durchaus nicht, Sir. Na, kommt mal rein. Setzt euch doch. Vielen Dank. Danke. Danke. Ich möchte Sie bitten, sich diese Zettel hier anzusehen. Woher habt ihr die? Die haben wir bei einer Schnitzeljagd gefunden. Wie bitte? Das kann nicht sein. Doch. Den einen fanden wir in einer Puderquaste in Form einer Biberpfote, die jemand beim Erklettern der Hollywood-Buchstaben verloren hat. Er wurde von einem Gespenst erschreckt, sodass er abstürzte. Was sagst du da? Das ist doch eine Lüge. Durchaus nicht. Ein Hinweis auf dem Zettel führte uns in die Ruine des Hotel Pacific Pearl. Dort steckte ein weiterer Zettel in einer Uhr. Peter löste bei Abnehmen der Uhr eine Falle aus und wäre beinahe abgestürzt. Mein Gott! Ich brauche was zu trinken. Was meint ihr, Kollegen? Vielleicht ist er ein guter Schauspieler. Nein. Nicht mal der beste Schauspieler kann seinen Blutkreislauf so beeinflussen, dass er weiß, wie ein Laken wird. Zumindest von den Fallen wusste er nichts. Dieser Person, die beim Klettern abstürzte, ist hier was passiert? Ja, das wissen wir nicht, aber sie konnte sich nicht aus eigener Kraft entfernen. Und wisst ihr, wer es war? Wir haben eine Vermutung. Und dann habt ihr den Zettel gelesen, entschlüsselt und seid der Spur gefolgt? Ja, genau. Der dritte Hinweis hat euch hierher geführt. Was wollt ihr jetzt von mir? Informationen. Ihre Mutter hat ein Rätsel hinterlassen. Wir vermuten, dass diejenigen, die außer uns danach suchen, erst bei der Testamentseröffnung vor 2 Jahren erfahren haben, dass es etwas zu suchen gibt. Dazu kann ich nichts sagen und ich muss jetzt auch wirklich sehr dringend telefonieren. Es vernetzt euch... Falls Sie Ihren Komplizen Oliver Taper anrufen möchten, können Sie sich die Mühe sparen. Woher wisst... Ich meine, ich habe nicht vor... Sie kennen ihn also. Würde es Sie überraschen zu hören, dass er die Fallen eingerichtet hat? Und dann hat er sich in seiner eigenen Falle den Arm gebrochen. Er dürfte jetzt im Krankenhaus liegen. Wie Sie sehen, wissen wir schon eine ganze Menge über das Rachespiel Ihrer Mutter. Die Zettel waren nicht für euch bestimmt. Sondern für die Herren Crowell und McSnail. Das wisst ihr auch? Und was noch? Wir möchten lieber hören, was Sie wissen. Ihr Komplize hat schon zugegeben, dass er die Fallen gebaut hat. Jetzt hört doch auf, ständig von einem Komplizen zu reden. Oliver ist mein Neffe. Aha. Der Sohn Ihrer Schwester Janet? Das ist ja interessant. Also steckt die ganze Familie hinter diesem Komplott. Ich weiß nicht, wovon du redest, und ich finde, ihr solltet jetzt gehen. Die ganze Geschichte geht euch überhaupt nichts an. Wir können auch direkt zur Polizei gehen. Schließlich planen sie und ihr sauberer Neffe, jemanden umzubringen. Wer behauptet das? Wir haben es am eigenen Leib erlebt. Ein Gespenst in Hollywood-Buchstaben, eine Falle in der Ruine und der nächste Zettel führt direkt in ihren Garten. Was haben sie denn da aufgebaut? Jetzt hört schon auf damit. Es gibt keine Falle in meinem Garten. Und warum nicht? Ich dachte, sie und ihr Neffe erfüllen den letzten Willen ihrer Mutter, Casey Vai. Sie schweigen. Auch gut. Dann erzähle ich ihnen, was wir uns bisher zusammengereimt haben. Ihre Mutter fühlte sich von den Anwälten Crowell und McSnail um ihr Recht betrogen. Sie hatte ihnen vertraut und musste erleben, wie sie ihr in den Rücken fielen. Sie verlor alles und ihre Filmkarriere war zerstört. Sie zog sich von allem zurück. Stimmt das soweit? Ja. Aber irgendwann nahm sie wieder Kontakt zu ihnen und ihrer Schwester auf. Oder war es umgekehrt? Also schön, ich erzähle es euch. Janet und ich stöberten sie eines Tages in Los Angeles auf. Wir versuchten, sie mit unserem Vater wieder zu versöhnen, aber das einzige Treffen endete in einem fürchterlichen Streit. Danach haben wir sie viele Jahre nicht mehr gesehen. Nachdem Vater krank wurde, wickelten McSnail und der Sohn vom bereits verstorbenen Crowell seine Geldangelegenheiten ab. Ich wollte mich um die Geschäfte meines Vaters kümmern, aber die Anwälte beschuldigten mich, nur auf das Erbe aus zu sein, und sie hetzten ihn gegen mich und Janet auf. Es stellte sich auch heraus, dass sie es waren, die meinen Vater gegen Casey aufgestachelt hatten. Und da haben sie beschlossen, sich an Crowell und McSnail zu rächen. Nein, aber dazu sage ich wirklich nichts mehr. Also gut. Sagen Sie, wer pflegt eigentlich Ihren Garten? Na, alleine muss das doch eine Menge Arbeit sein. Mein Neffe Oliver hilft mir. Und bevor du nochmal fragst, nein, es gibt keine Fallen da draußen. Wo ist dann die nächste Falle? Ich weiß es nicht. Ich wusste gar nichts von den Fallen. Oliver und meine Mutter haben das vor Jahren ausgeheckt. Aber es war mir zu verrückt. Ich hätte nie gedacht, dass Oliver diese Wahnsinnsidee durchzieht. So, und jetzt raus. Lasst euch hier nie wieder blicken. Wir gehen ja schon. Tja, Kollegen, das war zwar sehr aufschlussreich, aber den vierten Zettel haben wir leider nicht gefunden. Hat jemand einen Vorschlag? Ja, ich. Ihr drei kommt jetzt mal ganz ruhig mit. Mr. Crowell! Ganz recht. Ihr solltet übrigens keinen gelben Käfer fahren, wenn ihr unauffällig bleiben wollt. Los, zum Auto! Was wollen Sie von uns? Falls Sie den Zettel... Klappe halten! Los, einsteigen! Ja. Erst einer hinten, dann ihr beiden nach vorne. Wohin? Kleine Spritztour in die Berge. Hören Sie, wir haben den vierten Zettel nicht. Den habe ich gerade aus Mr. Packlehams Arbeitszimmer geholt. Lag in der Schublade. Danke, dass ihr ihn so nett abgelenkt habt. Zufällig hasse ich Rätselkram wie die Pest. Aber euch macht sowas Spaß. Lies vor, Dicker. Schaue ich hinauf. Findest du, dass ich Unsinn schreibe? Vielleicht ist dieses Spiel nicht einmal lustig. Ich weiß es nicht. Ich möchte schlafen. Ich möchte am Pool in der Sonne liegen und zuhören, wie das... Hier hört der Text auf. Na, wo bleiben die Geistesblitze? Es muss entweder der Pool oder das Spiel sein. Ich könnte besser nachdenken, wenn sie die Pistole aus meinen Rippen nehmen würden. Mr. Crowell, was suchen Sie eigentlich? Sie waren bei der Testamentseröffnung dabei, stimmt's? Was stand denn in dem Testament? Vielleicht gibt das einen Hinweis... Es gab kein Testament. Nur diesen Brief an Harold. Aber der war schon tot. Die Familie hatte kein Interesse. Da habe ich die Sache halt selbst in die Hand genommen. Also haben Sie den ersten Teil des Briefs? Ja, hier. Dasselbe Gefasel wie der Rest. Harold, es ist an der Zeit, dir meinen letzten Brief zu schreiben. Ich bin noch immer sehr zornig, aber ich habe dich schließlich einmal geliebt. Und du wolltest doch immer wissen, was aus meinen Juwelen geworden ist. Du sollst es erfahren. Ich möchte Frieden haben. Ich möchte vergessen, was gewesen. Das war's. Juwelen? Richtig. Das ganze Zeug, mit dem sich Schauspielerinnen in den 50er Jahren behängt haben. Gibt eine schöne Summe Geld, wenn man's verkauft. Und sie brauchen Geld, stimmt's? Was war es? Keine Aufträge mehr? Wetten. McSnail hat jeden Cent seines Geldes aus dem Fenster geworfen. Und ich sollte die Rechnung bezahlen. Wovon? Aber mit dem Geld, das ich für die Juwelen bekomme, setze ich mich ab. Und zwar sofort. Erst einmal müssen Sie die Juwelen haben. Stimmt. Hast du schon eine Idee? Nein. Aber ich? Der Pool hat mich darauf gebracht. Casey besaß ein Haus in Penny Springs. Das war früher ein beliebter Wohnort für die Reichen und Schönen. Wer es sich leisten konnte, zog dorthin und baute sich dort eine Villa. Und jede Villa hatte ihren eigenen Swimmingpool. Hatte? Hatte. Ein Erdbeben legte den halben Ort in Trümmer. Penny Springs ist eine Geisterstadt. Wenn das keine Ironie ist. Ich glaube, den Ort kenne ich schon. Fahr dorthin, Robbie. So heißt du doch. Bei Tag war Penny Springs noch trostloser als in der Nacht. Die Spuren der Zerstörung waren viel deutlicher zu sehen. Zerschlagene Fenster, eingestürzte Dächer, die Gärten waren zu Wildnis geworden. Der Käfer zog eine Staubwolke hinter sich her, als er über die aufgerissene Straße holperte. Aussteigen! Ja, ist ja gut, wir steigen ja schon aus. Wie wollen Sie denn das Haus finden? Ich glaube, ich kenne es sogar noch. Mein Vater nahm mich als Kind einmal mit hierher, als er Peckelheim besuchte. Vorwärts! Haltet Ausschau nach einem ockergelben Haus mit rotem Dach. Da! Ist es das? Könnte sein. Hier ist der Pool und da sind Goldmünzen auf die Kacheln gemalt. Tja, das dürfte es sein. Vermutlich ist irgendwo ein Geheimfach. Dann brauchen Sie es ja nur noch zu holen. Ich bin doch nicht blöd. Du da, Robbie, du gehst da hinunter und suchst es. Und wenn ich mich weigere? Dann knall ich einen deiner Freunde ab. Na schön. Oh, ist das rutschig. So, ich hab's geschafft. Hier ist eine Kachel, die jemand rausgeschnitten und wieder eingesetzt. Was ist? Mist, die Bullen. Lass mich an die Kachel. Weg hier. Gotta, Deckung. Ich sehe nichts mehr. Nehmt den Herrn im Schwimmbecken fest und ruft einen Krankenwagen. Verstanden, Inspektor. Nun kommen Sie los. Seid ihr in Ordnung, Jungs? Ich glaube schon. Peter, Bob? Nee, nichts passiert. Alles okay. Alles okay. Was? Was war das? Ein Magnesiumblitz. Sehr gefährlich, wenn man mit bloßem Auge hineinschaut. Er wurde wohl durch das Rausreißen der Kachel ausgelöst. Du hast ziemliches Glück gehabt, Ritter. Wie haben Sie uns gefunden, Inspektor? Wir bekamen einen Anruf vom Los Angeles Police Department. Sie fragten, ob wir etwas über die 3 Fragezeichen wüssten. Als ich zugab, euch zu kennen, teilten sie mir mit, ein Mann habe erzählt, die Jungen seien in Gefahr. Sie hielten es für einen Scherz. Ich hielt es für wahrscheinlich und fuhr hin. Nachdem ich mir angehört hatte, was der junge Mann zu erzählen hatte, bat ich um ein paar Einsatzwagen und fuhr mit den Kollegen hier heraus. Hatte der Mann zufälligerweise einen gebrochenen Arm? Jetzt, da du es erwähnst, ja. Was passiert jetzt mit Crowell? Ist der blind? Das müssen die Ärzte im Krankenhaus feststellen. So ein Blitz ist keine Kleinigkeit. Was wollte er denn von euch? Das wissen wir nicht genau. Mr. Crowell erwartete, in dem Versteck in der Beckenwand etwas Wertvolles zu finden. Dann werde ich mal nachschauen. Nur ein Zettel. Wasser leise schwappt. Ich möchte sehen, wie das Licht auf den Wellen glitzert. Aber wir wissen ja, der Pool ist schon lange leer. Hast du wirklich etwas anderes erwartet? KCY. Möchtet ihr mir das erklären? Natürlich, Inspektor. Jetzt sofort? Nein, nein. Kommt morgen Mittag in mein Büro. Soll ich euch nach Hause bringen lassen? Nicht nötig, danke. Wir haben ein Auto. Nun gut, dann bis morgen. Wir sollten auch nach Hause fahren. Nein, wir sollten Jezebel einen Besuch abstatten. Kommt, ihre Hütte ist gleich da vorne. Ich möchte endlich wissen, was es soll. Unvorsichtig, die Tür offen zu lassen. Sagtest du nicht, sie sei sehr besorgt um ihr Zuhause? Ja, das habe ich gesagt. Sie ist weg. Sieht so aus. Es sieht nicht mal so aus, als hätte hier jemals jemand gewohnt. Auf der Matratze kann noch kein Mensch geschlafen haben. Bist du sicher, dass das der richtige Schuppen ist, Just? Sie hatte eine bunte Decke drauf. Was jetzt? Willst du Mäuse aufstöbern? Nein, ich will ein Rätsel lösen und es gibt kein anderes Versteck außer unter der Matratze. Nur ein Zettel. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. K-CY. Und damit sind wir endgültig hereingefallen. Dieses boshafte Weib. Na, ihre Rache hat sie gehabt. So ein Mist. Fahren wir nach Hause, Kollegen. Wieso K-CY? Justus, wir fahren nach Hause, okay? Peter, was hast du gerade gesagt? Bist du verrückt, mich so anzuschreien? Ich hab gesagt, wir sollten nach Hause... Nein, du hast okay gesagt. Er ist wahnsinnig geworden. Ich hab's immer befürchtet. Eines Tages wird er wahnsinnig. Merkt ihr das denn nicht? Okay, Casey, es geht um die Abkürzung. Nicht den Namen. Die ganze Zeit ging es um den Namen, sodass ich die Buchstaben ganz vergessen hatte. K, C und Y. Wenn man sie ausspricht, ergeben sie nicht nur KCY, sondern auch K wie okay. C heißt sehen und Y heißt warum. KCY könnte stimmen. Los, zurück zum Schwimmbad. Aber wo? Los, hinterher, Peter. Der Hinweis auf das Gold ist klar und deutlich. Irgendwas haben wir übersehen. Verzeihlich, würde ich sagen. Schließlich waren wir alle ein bisschen abgelenkt. Das gibt's doch nicht. Hier muss doch was sein. Es gibt keinen anderen Hinweis. Gib mir mal den Zettel. Wenn es nicht Gold ist, was kann es dann sein? Lasst mich mal überlegen. Was wissen wir über KCY? Dass sie einen praktischen Namen hat und verrückt ist. Sie hat einen Hang zu Rätseln. Schau unter die Dinge. Alles sind nur Fetzen. Das Zeug selbst ist Müll. Wie bitte? Das sind ein paar Dinge, die sie mir gesagt hat. Wenn nun das Sprichwort selbst nicht das ist, worauf es ankommt, was ist dann hinter einem Sprichwort? Irgendeine abgedroschene alte Wahrheit eben. Aber vielleicht muss man es auch andersherum betrachten. Wie? Soll ich den Zettel umdrehen? Nein, aber vielleicht die Bedeutung. Und wie? Warte mal, das könnte es sein. Die ursprüngliche Bedeutung ist doch, dass sich Dinge oft als weniger großartig entpuppen, als sie zuerst scheinen. Tolle Idee. Wie soll das beim Sprichwort funktionieren? Vielleicht muss man die Perspektive ändern. Vielleicht geht es gar nicht um das Gold, das glänzt, sondern um etwas anderes, das... Perspektive? Auch glänzt? Ja, auch glänzt. Genau. Gib mir mal die Taschenlampe, Bob. Da war etwas. Was? Wo? In der Mitte. Es hat nur ganz kurz aufgeblitzt. Ein glänzender Messingknopf. Und wer drückt da jetzt drauf? Ich habe keine Lust auf noch einen Magnesiumblitz. Ich mach's. Geh zur Seite. Oh, Kollegen, das gefällt mir aber ganz und gar nicht. Wer weiß, was sie dahinter versteckt hat? Das werde ich jetzt rausfinden. 3 Tage später saßen Justus, Peter und Bob im Garten von Miss Bennet und aßen Kirschkuchen. Das ist ja eine seltsame Geschichte. Eine für tot erklärte Frau rächt sich an einem geldgierigen Schurken, der ihr im Grunde nichts getan hat. Und während alle guten Leute versuchen, euch vom Fall abzubringen, zwingt euch der Schurke dazu, weiterzumachen. Das hat er ja nur getan, damit wir an seiner Stelle die Fallen auslösen. Wie fand er denn heraus, dass ihr Detektive seid? Er besuchte die beiden Wachmänner bei den Hollywood-Buchstaben, da er vermutete, dass einer der beiden etwas mit dem Bettlakengespenst zu tun hatte. Tja, und im Wachhäuschen entdeckte Kroll dann unsere Visitenkarte und entführte daraufhin Justus. Und das alles nur wegen ein paar Juwelen, die Casey schon längst an ihre Tochter verschenkt hatte. Na, ihre Rache hat Casey gehabt. Und wir haben mal wieder einen Fall aufgeklärt, wenn es diesmal weder Schatz noch Finderlohn gab. Bekomme ich da gerade etwas nicht mit? Ihr habt doch in dem Geheimfach keine Juwelen gefunden. Nein, keine Juwelen, aber das hier. Rosemunds Rache, ein Drehbuch von Jezebel. Aber das ist ja fantastisch. Ein Originaldrehbuch von Casey Y. Jungs, da habt ihr doch noch einen Schatz gefunden. Das ist großartig. Naja, es ist nicht wirklich großartig. Eigentlich sogar ziemlich wenig großartig. Es ist eine Katastrophe. Das Schlechteste, was wir je gelesen haben. Also können wir es niemandem anbieten. Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass Jezebel das auch wusste. Aber warum hat sie es euch dann überlassen? Es sind nur Fetzen. Ein bisschen Papier mit Schrift drauf. Aber dahinter ist eine Geschichte. Und deshalb werden wir es einfach in unserer Zentrale aufbewahren. Als Andenken. Ja, und als Warnung. Damit keiner von uns auf die Idee kommt, aus einem unserer Fälle ein Drehbuch zu machen.